WDR 5 Erlebte Geschichten. Andreas Meyer-Landrut ist einer der dienstältesten deutschen Diplomaten. 1929 in Tallinn in Estland geboren, gelangte die Familie über Polen nach Bielefeld, wo Meyer-Landrut Abitur machte und zum Studium nach Göttingen ging. 1955 trat er bereits in den Auswärtigen Dienst ein. Da er Slawistik und osteuropäische Geschichte studiert hatte, lag es nahe, ihn aufgrund seiner Sprachkenntnisse in Moskau einzusetzen, wo er immer wieder Spitzenpositionen einnahm, davon zweimal als deutscher Botschafter, zuletzt von 1987 bis 1989. Ich war zum ersten Mal in Moskau im März 1957. Das war mit die schlimmste Zeit in unseren Beziehungen. Sie waren zwar erst 1956 etabliert worden, nachdem Adenauer 1955 seinen berühmten Besuch in der Sowjetunion gemacht hatte und die letzten 10.000 Kriegsgefangenen freigekriegt hatte. Ich war als junger Attaché, damals hatten wir eine dreijährige Attaché-Ausbildung, um Diplomaten zu werden, und ein Jahr war im Ausland. Und das war bei mir gleich die Sowjetunion. Ja, und es war alles natürlich von unserer Warte aus fremd, ein bisschen unheimlich, aber auch manchmal etwas komisch. Ich kriegte also ein Telegramm von einem Freund von mir, der, als ich ausreiste, der mir schrieb: Reisen Sie mit Gott und langen Unterhosen. Mit Gott ist immer wichtig, aber die langen Unterhosen waren eben einmal symbolisch natürlich für den Kalten Krieg, aber natürlich auch auf das Klima in Moskau abgestellt. Als ich hierher kam, war die Botschaft total isoliert. Kein Sowjetbürger durfte uns besuchen, wir durften keine Kontakte haben. Das Einzige eben nur mit unseren offiziellen Gesprächspartnern im Außenministerium. Die Lebensverhältnisse waren ziemlich scheußlich. Man hatte in der Wohnung einen Sack Zucker und einen Sack mit Reis und so weiter, woran sich dann die Kakerlaken dann gütlich taten. Und ansonsten holten wir auch Lebensmittel aus Helsinki, die dann mit dem Zug angebracht wurden und dann entzollt werden mussten und so weiter. Und die politische Situation war eben wahnsinnig schwierig. Wir waren bereit, mit den Sowjets Wirtschaftsbeziehungen zu entwickeln, konsularische Beziehungen, alles das, was also im Technischen notwendig ist. Aber wir hatten eben das große Problem der 2 Millionen Deutschen, die in der Sowjetunion lebten und zum großen Teil auch umfassten sie zerrissene Familien, zum Teil eben mit den deutschen Truppen zumindest aus dem westlichen Teil Russlands, nach Deutschland dann zurückgegangen waren, als die Sowjets vorrückten und in Deutschland hängen geblieben sind oder geblieben sind. Und ein Teil der Familie saß hier. Wir wollten also Familienzusammenführung. Wir wollten deutsche Staatsangehörige, die hier auch noch ziemlich viele waren, nach Deutschland zurückholen. Und das wollten die Sowjets nun überhaupt. Und da gab es eben die größeren Schwierigkeiten. Ja, dann kam ich 1966 als Presseattaché zum zweiten Mal nach Moskau. Da waren die Lebensverhältnisse schon ein bisschen besser, etwas lockerer. Aber nach wie vor war natürlich die Konfrontation, West-Ost-Konfrontation, ungebrochen. Ich habe damals aber eben wenigstens eine Reihe von russischen Journalisten, wie es eben meine berufliche Aufgabe auch forderte, kennengelernt, diskutiert. Ich habe eine Reise organisiert mit einer Reihe von russischen Journalisten nach Deutschland, damit wir eben endlich ein bisschen mehr Informationen hier in das Land brachten und nicht nur, wie das also bis dahin üblich war, wenn man also ein Foto aus der Bundesrepublik Deutschland sah, dann war das meistens ein Bettler, der vor einer vor irgendeinem Haus saß, denn so wurden eben die armen Menschen bei uns behandelt. Das war kurz nach der Tauwetterperiode, da war also die Tauwetterperiode schon vorbei. Das muss man auch noch ein bisschen erklären. Chruschtschow hatte eine ganze Menge Positives gemacht, nachdem Stalin gestorben war und er Parteichef geworden war. Er hat immerhin eine gewisse Rechtssicherheit wieder ermöglicht. Er hat einen großen Teil der riesigen Gefangenenlager aufgelöst. Wir sahen also in Moskau immer wieder, auch in der U-Bahn und so weiter, Leute mit Tätowierungen auf der Hand, mit Nummern. Das waren Leute, die freigelassen worden waren aus dem Gulag, also aus den staatlichen Gefängnissen oder Gefängnislagern. Und er hat eben dann auch auf dem kulturellen Gebiet gestattet, dass die Leute eben nicht nur sozialistischen Realismus produzierten, sondern auch eben sowohl in der Musik, Schostakowitsch, Prokofjew und so weiter, und als auch in der Kunst, in der bildenden Kunst, die Leute etwas freier arbeiten durften. Und dazu gab es also eine große Ausstellung in der sogenannten Manege. Dort wurden eben dann Bilder nonkonformistischer Künstler vorgezeigt. Und Chruschtschow blieb also vor einem der Bilder stehen, abstrakten Bilder, und sagte, das sieht aus, als hätte es ein Esel mit dem Schwanz gemalt. Der Künstler Neizvestny ist dann später emigriert, war lange Zeit in Amerika, kam aber zurück, und als Chruschtschow beerdigt wurde, bat seine Familie, ihn das Grabmal zu machen. Ja. Eine merkwürdige Geschichte, ja. Als Presseattaché hatte ich natürlich einen engen Kontakt mit unseren Korrespondenten. Gerd Ruge war hier, Ulrich Schiller, Lothar Löwe, alles bekannte Namen für diejenigen Hörer, die eben damals schon Radio gehört haben. Auf alle Fälle konnten die ihre Sendungen nur machen, nachdem sie den Text vorgelegt hatten und der genehmigt war. Und da gab es also dann, das war in der Gorkestraße, gab es also da ein großes Büro, und dort kam man hin, und da gab es auch Schreibmaschinen, da konnten sie also zum Teil ihre Texte dann verändern oder neue Texte schreiben. Und da gaben sie also an kleinen Fensterchen ihre Manuskripte ab, und die kriegten sie dann zum Teil 100% eine Zeile nach der anderen durchgestrichen bis zum Ende. Also das kam also gelegentlich vor. Es gab auch einen Vorfall, wo ein amerikanischer Agenturjournalist, der ging immer an den Schreibmaschinen entlang und guckte, was die Kollegen geschrieben hatten. Und dann klaute er das und schickte das also von sich aus weiter. Und das gab also dann einen großen politischen Ärger, den ich nun auch dann qua Botschaft irgendwie schlichten musste. Ja, dann bin ich 1969/70 wieder in Bonn gewesen, habe mich dann dort auch wieder mit der Sowjetunion befasst, war im Sowjetunion-Referat als stellvertretender Referatsleiter im Auswärtigen Amt. Und da gab es das Interessanteste in dieser Zeit, war, dass Egon Bahr, damals Kanzleramtsminister, der eigene Kontakte mit den Sowjets hatte, und zwar mit dem Geheimdienst, und über den hatte er einen Kontakt, den er genutzt hat, um einen privaten Besuch von Willy Brandt in der Sowjetunion zu organisieren. Wir im Auswärtigen Amt wussten davon gar nichts. Erst 2 Tage vorher oder 3 Tage vorher rief Egon Bahr bei unserem Staatssekretär Frank an und sagte, der Kanzler fährt also so und so, und das Auswärtige Amt soll natürlich vertreten sein, und er lädt sie ein, also an dieser Reise teilzunehmen. Die Reise führt in die Krim. Gut, was passierte? Der Staatssekretär Frank sagte, ich fahre da nicht mit, denn ich weiß genau, wie das gehen wird. Da werden Brandt und Egon Bahr mit den sowjetischen Führern, mit Brezhnev und Genossen diskutieren und ich werde Kommuniqué machen dürfen. Also, sagt er, wandte er sich an den Abteilungsleiter, der sollte kommen. Der Abteilungsleiter war in Urlaub, war in der Schweiz, konnte so schnell nicht kommen. Sein Vertreter war neu in dem Geschäft, konnte nicht kommen. Der Referatsleiter war krank. Es kam also Meyer Landroth als junger zweiter Mann im Sowjetunion-Referat, als Vertreter des Auswärtigen Amtes in die Delegation von drei Personen, Willy Brandt, Egon Bahr und Meyer Landroth. Und das war für mich natürlich eine ungeheuer spannende Geschichte. In der Tat habe ich dann mit den sowjetischen Kollegen das Kommuniqué verhandelt, was nicht einfach war. Aber die ganze Reise war natürlich ungeheuer spannend, weil wir so etwas in der Sowjetunion natürlich nie erlebt hatten. Das war also dieses Anwesen mit großen Villen, die für die sowjetische Führung vorgesehen waren. Mich hatten sie also untergebracht in dem Haus von Gromyko, dem Außenminister, und die anderen Herren waren also dann in dem Haus von Podgorny, vom Staatspräsidenten, und Brezhnev hatte also ein Haus wieder weiter weg. Es ist eine herrliche Landschaft dort, also direkt am Meer. Und das Ganze hat einmal einem zaristischen Großfürsten gehört. Bei dieser Sache wurden dann einige Journalisten auch aus Moskau eingeladen. Und da es von der Höhe, wo die Häuser lagen, zum Strand einen Lift gab in einem Turm, wurden die Journalisten eben oben auf die Plattform dieses Liftes gebracht, wo sie dann also sich anschauen konnten, wie Brezhnev und Willy Brandt im Schwarzen Meer geschwommen sind. Ich war schon früher morgens aus dem Bett gesprungen und zum Schwimmen gegangen. Und da passierte es eben auch, dass, als ich ins Wasser sprang, rechts und links zwei Leute auch ins Wasser sprangen. Das heißt also, man wurde da 24 Stunden lang beschattet. Die Reise hatte einen politischen Sinn. Es ging damals um die Ratifizierung des deutsch-sowjetischen Vertrages von 1970, der eben doch eine gewisse Erleichterung in den Beziehungen schaffte. Dieser Vertrag hing natürlich bei uns mit vielen Problemen zusammen, zum Beispiel eben der Einbeziehung Berlins. Denn das wollten die Sowjets nun mal gar nicht. Aber wir bestanden darauf, und dann wurden eben irgendwelche Formen gesucht, wie man das schaffen konnte. Eine spannende Geschichte und in meinem Leben natürlich so ein kleiner Höhepunkt. Ja, dann kam ich erst nach einer Reihe von Jahren, nämlich 1980, kurz nach der Moskauer Olympiade, nach Moskau zurück, und zwar in der Eigenschaft als Botschafter. Das war für mich natürlich eine ungeheuer interessante und schöne Zeit, denn hier konnte ich selbstständig doch auch etwas Politik beeinflussen und an den politischen Entwicklungen mitwirken. In den USA war Ronald Reagan Präsident. Er fing ja auch sehr hart mit Russland an. We have to get them on their knees. Wir müssen sie in ihre Knie zwingen und so weiter. Und dann später war er es, der die ersten großen Abrüstungsabkommen mit seinem Außenminister Schulz damals zu Wege brachte, die eine doch erhebliche Erleichterung in den Ost-West-Beziehungen nach sich zogen. Hier war der Ansprechpartner für mich Gromyko und natürlich die Kollegen im Auswärtigen Amt für die kleinen Sachen und so, aber immer mal wieder hatte man mit dem Außenminister zu tun, irgendeine Message zu überbringen, oder man wurde eben gebeten ins Außenministerium, weil die etwas an die Bundesregierung weitergegeben haben wollten. Gromyko galt ja nun als furchtbar schwierig, hart, unzugänglich Und in den Vereinten Nationen wurde er ja Mr. Niet genannt, nicht wahr, weil er also zu allem Nein sagte. Er war ein schwieriger Mensch und er hat sich auch zum Teil, also ich weiß noch, gegenüber unserem ersten Botschafter, der hier ihm die Politik der Bundesregierung vorzutragen hatte, das war also 57, 58 um diese Zeit, als mein Chef da ihm dieses vortrug, da guckte er aus dem Fenster und oder nach oben auf die Decke, um zu zeigen, wie uninteressiert er an dem ist, was also die Bundesregierung ihm zu sagen hat. Eine Unverschämtheit erster Sorte. Aber mir gegenüber war er immer sehr aufgeschlossen, sehr ordentlich. Und ich glaube, es war ein bisschen auch deshalb, weil ich die Sprache spreche und ihm bei vielem, was er gesagt hat im Gespräch, auch widersprochen habe. Und das war er ja eigentlich nicht gewohnt. In dieser Zeit habe ich mich, wie dann auch später, immer darum bemüht, möglichst viele Kontakte zwischen den Menschen in unserem Lande und den Menschen in der Sowjetunion herzustellen. Dazu gab es eine Reihe von Ansatzmöglichkeiten. Das erste war natürlich Wirtschaft. Die Wirtschaftsbeziehungen entwickelten sich ziemlich gut. Und das zweite war die Kultur. Und da wurden also Filmwochen, Theateraustausch, Opernaustausch, Verschiedenes gemacht. Und das brachte eben auch die Leute bei mir in die Botschafterresidenz. Man lernte die Künstler kennen, man hatte Kontakte mit ihnen, man wurde von ihnen zu ihren Premieren eingeladen oder ähnlichen Veranstaltungen. Da fing es an, ein bisschen schon besser zu werden. Wir hatten also zum Beispiel auch ein größeres Programm von Städtepartnerschaften. Und da haben dann die Städte selbst miteinander Kontakt haben können und Programme entwickeln können, um die Bevölkerung jeweils ihrer Städte mit der Partnerbevölkerung in Verbindung zu bringen. Das wurde natürlich dann erst später wirklich erheblich intensiviert. Natürlich gehörte dazu auch der Sport. Ich als Pferdemensch bekannt war und seit Kindesbeinen geritten hat. Ich habe auch immer in Moskau reiten können, sowohl in der ersten Zeit in einem Park, wo ein Stall an der Seite war und wo wir als Ausländer auch reiten konnten, später beim Hippodrom an der Rennbahn. Die Kontakte, die ich da hatte, waren natürlich auch interessant, weil man da mit Menschen sprach, die nun gar nichts mit der Politik zu tun hatten und die einem Dinge erzählten, die ganz außergewöhnlich waren, wie zum Beispiel, dass in der Chruschtschow-Zeit, Chruschtschow war ja 1959 in Amerika gewesen und hatte dort seine Liebe zum Mais entwickelt. Und da gab es ja dann in Moskau und überall so Transparente an den Wänden, nicht wahr, den Staat Iowa in der Maisproduktion einholen und überholen und so weiter. Und da erzählten mir die Pferdeleute, dass in einer Gegend in Südrussland, am Don, wo sehr große Gestüte sind, und Chruschtschow dann mal hinkam und sich das ansah und diese herrlichen Pferdeherden, die Stutenherden, entweder braune oder Füchse oder Schimmel und also fabelhaft anzusehen. Ich bin begeistert gewesen, als ich das zum ersten Mal sah. Da hat er gesagt, Genossen, wieso sehe ich hier so viele Pferde? Wir hatten doch gesagt, wir wollen den Maisanbau machen. Warum sind hier diese ganzen Wiesen für die Pferde? Und im Übrigen überhaupt, wir wollten doch auch die Landwirtschaft mechanisieren. Wofür brauchen wir diese ganzen Pferde? Und da sind tatsächlich im Laufe von 2 Wochen sind also Tausende von Pferden umgebracht worden mit Maschinengewehren. Man hat sie auf riesige Haufen getan und mit Benzin übergossen und angezündet. Alles solche Dinge, die man normalerweise natürlich als Diplomat nie zu hören bekommt. Das war schon mal eine Geschichte, wo mir zum Beispiel die Reiterei geholfen hat. Meine letzte Botschafterzeit in Moskau begann im Sommer 1987. Die Sowjets hatten ja damals einen riesigen Aufbau mit SS-20 Mittelstreckenraketen losgetreten, wobei sie eben diese Raketen alle auf deutsche Städte gerichtet waren und diese eben hätten auch zerstören können. Hier half dann die Reagansche und Schulzsche Politik, dass es ein Abkommen über die Entfernung der Mittelstreckenraketen von beiden Seiten kam, aber auf deutscher Seite sollten eben damals die Pershing 2, die entsprechenden Raketen, aufgestellt werden. Und das gab ja auch eine große innenpolitische Auseinandersetzung, große Schwierigkeiten. Ich kam nach Moskau, es war vorher noch die Geschichte passiert, dass Kohl in einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift Newsweek sich erlaubt hatte, als gefragt wurde, dass Gorbatschow sei ja jetzt dran auf der sowjetischen Seite, ein aufgeschlossener Politiker und wie er das beurteile, dass er also hier Entspannung wolle und so weiter und Zusammenarbeit. Und daraufhin sagte Kohl, er versteht was von PR und Goebbels verstand auch was von PR. Und das hat natürlich Gorbatschow wahnsinnig beleidigt, dass er in Vergleich mit Goebbels gestellt wurde. Und insofern hatte ich also nun schon auch wieder schwierige Anfangsbedingungen hier in Moskau. Und es wurde dann hin und her, ich habe mit Shevardnadze, dem Außenminister, viel geredet, gemacht und dann wurde entschieden, dass wir erst obgleich eigentlich ein Gegenbesuch vom Regierungschef vorgesehen war, dass wir eben vorher noch einen Besuch unseres Präsidenten von Herrn von Weizsäcker in der Sowjetunion machen. Und dieser Besuch fand dann statt im Sommer. Ich begleitete den Bundespräsidenten natürlich auf der ganzen Reise. Er hat sehr, sehr gute Reden gehalten. Der Besuch war erfolgreich. Und im Jahr drauf ist dann der Besuch von Kohl hier gewesen. Und das war dann also ein Durchbruch, der dazu geholfen hat, dass Kohl und Gorbatschow dann ein sehr gutes Arbeitsverhältnis miteinander hatten. In dieser Zeit war ja ein mehrfacher Wechsel in der Führung der Partei und damit des Staates erfolgt. Andropow war ein Jahr Generalsekretär, verstarb, Tschernenko ein Jahr und verstarb. Und dann kam der relativ junge Gorbatschow dran, 1985. Er hat zwei Dinge versucht. Er hat eingesehen, dass die Sowjetunion mit der neuen Technologie stark im Hintertreffen war und dass man eben jetzt nicht mehr Macht ausüben konnte, indem dass man ein paar mehr Schiffe oder ein paar Kriegsschiffe oder ein paar mehr Soldaten hatte und ein paar mehr Raketen aufstellen konnte, sondern dass man hier ein ganz anderes Herangehen an die Politik finden musste, um eine Weltgeltung zu erhalten oder zu erwerben. Das war das eine. Und das andere war eben, dass er die Organisationsstrukturen der alten Kommunisten, wie sie seit 1918 und Lenin da bestanden, eben auch erkannte, dass das nicht funktioniert, dass die Wirtschaft eben total gelenkt aus jedes Unternehmen im Lande im sogenannten Gosplan, also in der Planwirtschaft, ihren Platz hatte und von Moskau aus geführt wurde. Das konnte natürlich zu nichts Gutem führen. Und das war eine ganz neue Politik und diese neue Politik ist auch im Westen nicht immer richtig verstanden worden. Was die heutigen Beziehungen anbetrifft, muss ich Ihnen sagen, bin ich todtraurig. Denn wir haben nun wirklich also geackert und geackert, damit das also alles ein bisschen besser wurde und so weiter. Und es ist sicherlich nicht zu leugnen, dass hier die russische Regierung durch die Annexion der Krim und durch die sehr aktive Unterstützung der Aufständischen in der Ostukraine eine falsche Politik betrieben haben. Sie haben eine absolut falsche Politik betrieben. Und jetzt haben wir also eine Situation, wo wir Sanktionen haben, wo wir Ärger haben, wo wir Putin also als Gott sei bei uns da in der deutschen Öffentlichkeit behandelt wird. Es ist ganz, ganz traurig. Russland ist unser Nachbar. Es ist einfach nicht schön oder schlecht, dass wir mit Russland keine anständigen Beziehungen haben. Der Mann, der auf gute Beziehungen zu Moskau pocht und die gegenwärtige Politik Deutschlands mit großer Sorge sieht. Der frühere deutsche Botschafter in Moskau, Andreas Meyer-Landrut, in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von unserem Moskauer Korrespondenten Hermann Krause. Nächsten Sonntag wieder Erlebte Geschichten, dann um 22.05 Uhr mit Ingrid Mickler-Becker, der früheren Goldmedaillengewinnerin, die 75 Jahre alt wird. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.